unter Leitung vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un, fand ein Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot erfolgreich statt. In aller Frühe, wo es noch dunkel war, begab sich Kim Jong-un durch die wilden Meereswogen an den Raketenstartort und leitete das Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot. Er informierte sich an der Wartestelle über den Plan für Unterwassertestschießen und befahl dann, den Schießtest durchzuführen. Nachdem im strategischen U-Boot der Alarm zur Kampfbereitschaft geschlagen wurde, ging das U-Boot bis zur Tiefe für den Start der ballistischen Rakete im dunkelblauen Meer unter und startete sofort eine ballistische Rakete. Durch den Schießtest, der im Rahmen des Startsystems im Erhöhungswinkel von der größten Starttiefe stattfand, wurden die Sicherheit des Kühlstartsystems der ballistischen Rakete, die Besonderheit des Betriebes des leistungsstarken Triebwerkes der Feststoffrakete und stufenweisen flugdynamischen Besonderheiten der Rakete erneut festgestellt. Außerdem wurde es bestätigt, dass die Zuverlässigkeit des stufenweisen Wärmeisolierungssystems und der Steuerungs- und Fernlenkungssysteme, die Treffsicherheit des wieder eingetretenen Gefäßkopfs und die weiteren wichtigsten technischen Kennziffern der ballistischen Rakete den operativen Forderungen völlig entsprechen. Diesmaliges erfolgreiches Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete übte keinerlei negative Einflüsse auf die Sicherheit der Nachbarländer aus. Beim Blick auf die ballistische Rakete Polarstern, die einen feierlichen Kondensstreifen am hohen Himmel hinterließ, sagte Kim Jong-un voller Freude, es sei eine gewaltige Explosion und eine nachhaltige Demonstration der grenzlosen Macht und der großen Kraft von Südkorea, die trotz aller Bewährungsproben der Geschichte und Herausforderungen der Feinde gestärkt wurden. Er fühle sich sehr stolz und ermutigt. Diesmaliges Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot stelle den größten Erfolg und Sieg dar. Dann schätzte er die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker des Bereiches Rüstungswissenschaft und des Rüstungsbetriebes hoch, die die Forderungen, Befehle und Anordnungen der Partei und des Staatsführers für die absolute Wahrheit hielten und mit dem unwirksamen Willen durch einen todesmutigen Kampf in kurzer Zeit die Technik für das Unterwasserschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot ganz perfekt vervollständigten und stattete ihnen im Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Oberbefehlshabers der koreanischen Volksarmee seinen besonderen Dank ab. Er sprach voller Stolz und Würde, durch das Testschießen der ballistischen Rakete von heute sei es in der Realität bewiesen worden, dass die TVRK in die vorderste Reihe der Militärmächte getreten sei, die zum nuklearen Angriff fähig seien. Die böse und extreme nukleare Bedrohung der TVRK durch die USA habe bloß zur ständigen Verbesserung der Fähigkeit der TVRK zum atomaren Angriff geführt. Auch wenn die USA es hartnäckig verneinen würden, befinden sich nun das Territorium der USA und ihr pazifischer Operationsraum in der Reichweite der Raketen der TVRK. Kim Jong-un warnte die USA und Südkorea voller Ernst, dass sie heute zahlreiche nukleare strategische Vermögen einschleppen und eine gemeinsame Militärübung für den nuklearen Präventivschlag gegen die TVRK durchführen, was diese schwer reizt. Er fuhr fort, nun besitze die TVRK alle praktischen Mittel, mit denen sie der nuklearen Überlegenheit der USA gewachsen sein könne. Bei passender Gelegenheit würden die Koreaner mit dem nuklearen Hammer der Gerechtigkeit die Atomwaffen der Tyrannei unbarmherzig zerschmettern, damit die Ungerechtigkeit nicht mehr schalten und walte. Die USA und ihre Handlanger würden diesmaliges Testschießen problematisieren und wiederum langweilige Äußerungen fallen lassen. Doch ihre leichtsinnigen Taten würden bloß ihren Selbstuntergang beschleunigen. Der beste Weg dazu, den vernichtenden Schlägen der Empörten der TVRK auszuweichen, sei es, ihre Würde und Sicherheit nicht mehr zu verletzen und sich vorsichtig und rücksichtsvoll zu benehmen. Die Feinde sollten den unwirksamen Geist und die unerschöpfliche Kraft der TVRK keinesfalls geringschätzen. Die TVRK wird es vor aller Welt deutlich zeigen, wie sie die Fesseln der Sanktionen, der Blockade und des Drucks der Feinde sprenge und sich hochentwickle. angesichts des totalen Atomkrieges gegen die USA, der völlig unerwartet ausbrechen könne, solle der Bereich Rüstungswissenschaft die Entwicklung der neuen Atomwaffen forcieren und zugleich alle Kräfte für die Entwicklung ihrer Transportmittel einsetzen. Kim Jong-un wies darauf hin, im Falle, dass die Feinde die Würde und das Existenzrecht der TVRK selbst im geringsten gefährden wollten, als eine würdevolle Militärmacht alle sensationellen Handlungsmaßnahmen hintereinander zu ergreifen. Er bemerkte voller Rührung, er könne nicht mit Genossen Kim Jong-il die Freude über dieses erfreuliche Ereignis, den großen Erfolg beim Testschießen der Rakete unmittelbar vor dem Tag von Songun teilen. Das bedauere ihn sehr. Dann äußerte er seinen festen Entschluss dazu, die Verstärkung der Atomstreitkräfte, wofür Kim Jong-il sein ganzes Leben eingesetzt hatte, für seine lebenslange Aufgabe zu halten, sich unerschütterlich um deren Erfüllung zu bemühen und den Lebenswunsch von Kim Jong-il um jeden Preis zu erfüllen. Im Hafen bereitete Kim Jong-un den Mitarbeitern des Bereiches Rüstungswissenschaft und den Offizieren und Soldaten der Marine, die nach dem erfolgreichen Unterwassertestschießen der ballistischen Raketen zurückkehrten, einen herzlichen Empfang, gratulierte ihnen von ganzem Herzen und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.